Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Mit Simone Miller und einer Sendung ganz im Zeichen des Untergangs. Denn aus der Perspektive der sogenannten neuen Rechten ist das Abendland im Niedergang begriffen. Und das hat in dieser Erzählung vor allem mit unserer eigenen Kultur zu tun. Hören wir mal rein. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Und wir bleiben, um zu siegen. Es bedarf einer Umstimmung, einer Veränderung der Mentalität, wenn wir wirklich noch eine Zukunft haben wollen. Ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass wir da wirklich in einem geistigen Bürgerkrieg leben, in dem es tatsächlich um die Existenz unserer Nation, unseres Volks auch geht. Und wir möchten auch unsere Kultur erhalten. Stolz, Selbstachtung, Selbstbewusstsein, das sind also Eigenschaften, die thematisch konnotiert sind. Und da habe ich vor allen Dingen den Eindruck, dass in Deutschland die Selbstachtung und das Selbstbewusstsein zu schwach ausgeprägt sind. Wir müssen das Steuer umlegen, und zwar so bald wie möglich. Es ist vielleicht schon 11:55. In den Augen der neuen Rechten ist es also 11:55 in Sachen Rettung des Abendlandes. Töne waren das unter anderem von den Rechtsintellektuellen Kubitschek, Jongen und Lichtmess. Diese Diagnose allerdings, die hat Geschichte und nimmt ihren Ausgang beim Theoretiker Oswald Spengler. Der hat nämlich vor genau 100 Jahren den ersten Band seiner Werkreihe Der Untergang des Abendlands herausgebracht und damit eine Erzählung in die Welt gesetzt, die seither nicht mehr wegzudenken ist. Hier bei Sein und Streit fragen wir heute deshalb, wie funktioniert diese Originalversion des Untergangs und welche Ideen leben heute fort? Damit hat sich der österreichische Philosoph Peter Strasser beschäftigt. Ich freue mich nun sehr, dass er mir aus Graz zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Peter Strasser. Ja, ich freue mich auch, bei Ihnen zu sein. Herr Strasser, in den 20er Jahren, da hat das Buch einen wahren Boom erlebt. Bis in die 30er hinein sind insgesamt 200.000 Exemplare über den Ladentisch gegangen. Warum konnte dieser Titel einen derartigen Sog entwickeln? Das ist gar nicht so leicht zu erklären, aber es gibt jedenfalls, denke ich, zwei Hauptmotive. Das eine ist der Zeitpunkt, an dem das Buch erscheint. Deutschland fühlte sich durch den verlorenen Krieg 1918 und die Verträge, den Versailler Vertrag, tief gedemütigt. Und man wollte nicht sagen, Deutschland hat alles verloren. Besser ist es zu sagen, das Abendland geht unter. Also ich sehe das auch auf diese, wenn Sie wollen, relativ banale Weise, dass wir hier eine Mentalität haben, die sich gewissermaßen ihren Verlust erklärt, indem sie ihn eingemeindet in ein heilsgeschichtliches Schema. Denn das war die Spenglersche Idee, dass das Abendland deshalb untergeht, weil seine große Zeit, die bei ihm irgendwann so zwischen 500, eigentlich 900 beginnt, über eine Jugendphase, eine Phase des Erwachsenseins und dann eine Phase der langsamen Vergreisung nun tatsächlich seinem Ende entgegengeht. Also das ist sicherlich einer der Gründe. Der andere, denke ich mir, war der, dass zur selben Zeit eine künstlerische Avantgarde, eine kulturelle Avantgarde nach vorne drängt, die sich von der Vergangenheit abkoppeln will. Die will mit den alten Zuständen der alten Kultur nichts mehr zu tun haben. Die begreift sich als zivilisatorischen Motor nach vorne. Und auch das mag ein Grund gewesen sein, warum man sagte, der Untergang des Abendlandes ist eigentlich beschlossene Sache. Das haben Sie schon gesagt, der Untergang des Abendlandes, das klingt auch irgendwie vielversprechender als der Untergang des Deutschen Reiches. Aber was ist denn das für eine Konstruktion, dieses Abendland? Also welche Idee steckt da drin in dieser Gegenüberstellung zwischen Abendland auf der einen Seite und Morgenland auf der anderen? Ja, das ist eine Frage, die bei Spengler eine spezielle Antwort erfordert. Denn interessanterweise ist in unserer humanistischen Bildungstradition das Abendland ja etwas, da gehört dazu die Antike, der Humanismus, die Aufklärung, das Christentum. Das ist so dieser Komplex, den wir unter Abendland verstehen. Bei Spengler beginnt, wie ich schon sagte, das Abendland so richtig ab 900, so richtig mit der Gotik, weil, wie er sagt, der Antike eine andere Verkörperung des Willens zur Macht innewohnt. Das benennt er auch mit einem Begriff. Er sagt, die antike Kultur ist sinnlich, ist körperbetont, ist sehr stark orientiert am Innerweltlichen. Während die abendländische Kultur, die er als faustisch begreift, da sagt er, deren Ursymbol ist der unendliche Raum und die Seele, die dieser Kultur innewohnt, das übernimmt er eigentlich von Nietzsche, ist ein Metaphysikum derart, dass das ganze Kollektiv immer über sich hinausdrängt. Nicht der unendliche Raum. Der Mensch will nach außen, nach draußen, sogar über sich hinaus. Nietzsche hat gesagt, der Mensch möchte den Pfeil seiner Sehnsucht über den Menschen hinausschleudern. So, das ist eigentlich im Kern die abendländische Idee. Politisch umgemünzt heißt das natürlich, sie ist expansiv, kriegerisch, auf Eroberung aus, nicht? Das ist dann eine andere Geschichte. Genau, und dieses Abendland, diese faustische Kultur, wie Spengler sagt, die hadert jetzt mit ihrem eigenen Schicksal aus seiner Perspektive. Und Spengler hantiert damit in seiner sogenannten Kulturmorphologie, ja, also so begreift er seine eigene analytische Perspektive, ja, mit einem ganz emphatischen Schicksalsbegriff. Und darum versteht er eben die Entfaltung des ursprünglichen Wesenskern, der ursprünglichen Idee einer Kultur. Und da sieht er das Abendland jetzt in einer kritischen Phase. Er sieht die sogenannte faustische Kultur also in eine selbstentfremdete, in eine dekadente Phase eingetreten. Warum sieht er das so? Ja, ich denke, weil sich im Verlauf der Neuzeit und insbesondere der Moderne, der gesamte politische und auch geistige Raum darauf einstellt, dass wir kulturell nicht bestimmt werden mehr so sehr von großen Einzelnen, seien es Denker, Künstler oder Politiker, die den Ton der Kultur sozusagen angeben, sondern die kulturelle Atmosphäre wird bestimmt durch die Masse, wie es immer heißt. Das ist natürlich niemand anderer als der Souverän, nämlich das Volk. Aber dadurch, dass das Volk stärker wird, auch in den Verfassungen Rechte verankert werden, wie Menschenrechte, allgemeine Bürgerrechte und Freiheiten, sieht Spengler etwas heraufkommen, was er mit dem Ausdruck Zivilisation bezeichnet. Nicht nur er, sondern auch andere, viele andere zu seiner Zeit, die irgendwie elitär denken. Und die Zivilisation ist immer eine Verflachung der Kultur. Wenn Sie wollen, der Gipfelpunkt der Verflachung ist die liberale Demokratie mit all den Sicherungen und sozialstaatlichen Einschlüssen, die wir heute haben. Ja. Da meint er, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Das hat sich zu Ende gelebt und daher Abendland ade. Genau, auf diese Zivilisationskritik, da wollen wir gleich später nochmal drauf eingehen. Und man kann ja sagen, die Zivilisationskritik, die übt er deswegen, weil Zivilisation sozusagen dem Machtwillen einer Kultur widerspricht. Und der Wille zur Macht, das ist wirklich das zentrale Fundament in Spenglers Aufbau. Da sollten wir also etwas genauer hinsehen. Welchen Stellenwert misst er denn diesem menschlichen Machtwillen zu und halten Sie das für überzeugend? Also für überzeugend halte ich das nicht. Es ist gar nicht leicht, in zwei Sätzen zu sagen, wie das bei ihm funktioniert. Aber kurz gesagt folgendermaßen, er übernimmt ein Motiv, das natürlich Nietzsche geprägt hat. Er übernimmt ja sehr viel von Friedrich Nietzsche. Den Übermenschen. Er übernimmt den Willen, ja, den Übermenschen auch, aber den Willen zur Macht übernimmt er auch, diesen Terminus. Ja. Und der sitzt sozusagen im Glutkern einer jeden Kultur und der treibt gewissermaßen eine kulturelle Formation hervor. Die ist dann die Seele einer Kultur und diese Seele einer Kultur ist durch ein Ursymbol, wie er das nennt, gekennzeichnet. Da nimmt er auch eine Anleihe bei Nietzsche. Nietzsche hat unterschieden eben zwischen dem faustischen, dem immer weiter drängenden, über sich hinausdrängenden, im Gegensatz zu dem griechischen, dem apollinischen, wie Nietzsche das genannt hat, nicht? Und da haben wir also einen Zusammenhang einerseits zwischen einer Metaphysik des Willens, ich meine, das ist ja keine empirische Tatsache, so wie er es aufbaut, und andererseits einem kulturellen Kern, der mit diesem Willen über dieses Ursymbol oder über dieses Seelenhafte zusammenhängt. Also das kann man nicht länger jetzt, glaube ich, hier ausbreiten, aber bei der griechischen, römischen Antike ist es klar, da war es also das Innerweltliche, das Körperliche. Er hat dann auch noch eine ägyptische Seele zum Beispiel gehabt, wo er sagt, da ist der Weg, der zu gehen ist, ausschlaggebend. Wenn ich nur ein kurzes Zitat bringen darf, nicht? Die ägyptische Seele sah sich wandernd auf einem engen und unerbittlich vorgeschriebenen Lebenspfad, über den sie einst den toten Richtern Rechenschaft abzulegen hatte. So, aber ich meine, wenn man die Symbole in dieser kurzen Form nimmt, Raum, Körper, Weg, dann bedeuten sie alles und nichts. Ja, und er sagt doch schon, dass Menschheitsgeschichte Kriegsgeschichte sei. Also er schreibt ja diesem Willen zur Macht durchaus sozusagen eine absolute anthropologische Zentralstellung zu. Ja, also Menschengeschichte, es steht wortwörtlich, das könnte man als Motto wählen, Menschengeschichte ist Kriegsgeschichte. Er kann sich nicht vorstellen, dass die Menschheit sich weiterentwickelt, ohne dass sie nicht in kriegerische Auseinandersetzungen, die von, muss man sagen, epochaler Bedeutung dann sind, verwickelt wäre. Und diese Zentralstellung des Machtwillens hat deswegen auch ganz weitreichende Konsequenzen, denn letztendlich ist es genau deshalb so, dass innere Selbsterhaltung und äußere Expansion dann Indizien für Gesundung und für Stärke von Kultur werden, während Kompromiss und Friede, Pazifismus als Schwäche und als Indikatoren des Verfalls gelten. Genau, aber das war interessanterweise ein Motiv, das mehr oder minder stark von vielen Intellektuellen seiner Zeit geteilt wurde. Das hat auch seinen Erfolg ausgemacht. Also Thomas Mann hat in den Betrachtungen eines Unpolitischen noch geschrieben, dass ein grundlegender Unterschied zwischen Kultur und Zivilisation bestünde, dass das Deutsche, das Deutschtum im Ursprung eine kulturelle Formation ist und dass der Zivilisationsliterat, wie er ihn nennt, schon eine Dekadenzfigur ist. Erst später hat er das dann doch relativiert und weitgehend zurückgenommen, aber in den Betrachtungen eines Unpolitischen sagt er auch, zu den Deutschen, zum Deutschen passt die Demokratie nicht. Also der deutsche Mensch ist elitär, autoritär, monarchisch ausgelegt. Genau, und Spengler treibt es gewissermaßen auf die Spitze, wenn er schreibt, ich zitiere auch mal ganz kurz, der Pazifismus des liberalen Jahrhunderts muss überwunden werden, wenn wir weiterleben wollen. Also aus Spenglers Perspektive lässt sich tatsächlich sagen, Pazifismus ist nichts anderes als Perversion. Die Zivilisation muss überwunden werden, um die Kultur zu retten. Also nur so nebenbei, er hat den Völkerbund, wie immer man den jetzt historisch einschätzen mag, aber den Völkerbund hat er als Sommerfrischlerverein bezeichnet, nicht? Also alles, was darauf abzielte, sich möglicherweise geopolitisch auf eine einigermaßen friedliche Weise zu einigen, das war ihm zutiefst zuwider. Ja, würden Sie denn sagen, dass diese Art von Raubtieranthropologie, von Raubtierethik auch heute wieder eine neue Renaissance erfährt innerhalb des neurechten Spektrums? Ja, also mir kommt schon vor, dass hier gewisse Motive, die bei Spengler auftauchen, wieder gerne gehört und auch gelesen werden. Es gibt eine Spengler-Renaissance in der Neuen Rechten. Und dort, wenn man sich anhört, was dort gesagt wird, was wir eigentlich brauchen, um überleben zu können, dann hat man schon das Gefühl, dass hier Leute, die zwar, wenn sie zum Zahnarzt gehen, Angst haben, dass der Bohrer wehtut, gleichzeitig, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen, sich Raubtierhaft geben. Und das Raubtierhafte, im Gegensatz, also Spengler hatte da so eine Unterscheidung, einerseits gibt es den Raubtiercharakter und dann gibt es den Pflanzenfressercharakter mit seiner Ethik. Und das Raubtierhafte ist das Gesunde, nicht? Und da, wenn man sich fragt, was ist das eigentlich? Also politisch gesehen ist das natürlich extrem gefährlich, weil es bedeutet, wir müssen nach außen hin uns expandieren. Ja, expandieren, das ist ein harmloser Ausdruck. Ich würde sagen, fressen, nicht? Also die Ethik des Stärkeren kommt hier zum Tragen. Man muss nach außen hin sich stark geben und nach innen hin die inneren Feinde, soweit es geht, vernichten. Herr Strasser, wir haben schon gesehen, dass Spengler die Demokratie regelrecht verachtet hat. Dann müssen wir uns jetzt mal umgekehrt fragen, für welche politische Ordnung hat er denn eigentlich geglüht? Ja, das ist auch eine Geschichte, die interessant ist, weil sie eigentlich zu den Ideen der Neorechten heute oder der Rechtsextremen nicht wirklich gut passt. Spengler war der Meinung, da das Abendland zu Ende geht, und zwar notwendigerweise zu Ende geht, das ist so eine Art negative Heilsgeschichte, nicht? Es muss ausbrennen, es geht in die Zivilisation über, daher, was soll jetzt kommen? Und Spengler sagte, was jetzt kommen muss, das können einerseits durchaus technische Höchstleistungen sein, aber andererseits werden wieder Menschen kommen, die den Willen zur Macht in reiner Form verkörpern. Und Cäsar. Das heißt, er benennt die auch, ja, das sind die Cäsaren, wie er sie nennt, und das sind kriegerische Gestalten, die mit den extrem gesteigerten Kriegsmitteln der Moderne dann einen sozusagen vielleicht Weltenbrand inszenieren werden, damit das bisher sozusagen Bestehende ausgelöscht wird und etwas Neues wieder an kulturellem gut an kultureller Seele aufblühen kann. Das war so irgendwie seine Idee. Deswegen hat er Hitler nur zur Hälfte gemocht, weil Hitler war immerhin noch ein Parteiführer und er hatte sich unter einen Cäsar vorgestellt, jemanden, der, wenn er schon eine Partei hat, dann die aber als sein Instrument benutzt, sich nicht als Teil, zwar als Führer, aber immerhin als Teil der Gesinnung dieser Partei versteht. Also das ist eine ganz eigenartige Vorstellung, die dazu führt, dass Spengler auch nicht sagen kann, wie die Zukunft aussehen wird. Das wissen wir nicht, denn zunächst muss das Bestehende vernichtet werden und dann wird etwas Neues entstehen. Und hier will die neue Rechte aber etwas grundlegend anderes. Genau, aber bei Spengler wiederum bleibt es eben unklar, was genau da kommen soll. Er sagt nur letztendlich, also ich zitiere einmal, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, der Cäsarismus der Zukunft kämpft nur um Macht, für ein Reich und gegen jede Art von Partei. Deshalb sind Heere und nicht Parteien die künftige Form der Macht, Heere von selbstloser Ergebenheit. Aber was genau diese selbstlose Ergebenheit, zu welchem Zweck die da sein soll, das bleibt unklar. Aber interessant ist, dass Spengler eben die Helden verehrt, den heroischen Einzelnen, die großen Männer. Also er ist Verfechter eines heroischen Individualismus, könnte man sagen. Und nun ist es ja so, dass eine Gesellschaft natürlich nicht nur aus Helden bestehen kann. Spengler allerdings verabscheut die Massen, das Gewimmel, wie er sagt. Wie also soll diese Kluft zwischen den sogenannten Edelmenschen auf der einen Seite und der amorphen Masse, diesem Gewimmel, überwunden werden? Bei Spengler oder bei unseren neuen Rechten? Naja, bei Spengler. Denn bei Spengler, da gibt es ja ein Motiv, das ziemlich wichtig ist, nämlich die Heimat. Die Heimat ist ja in einer gewissen Weise sozusagen die Bindeklammer zwischen der Masse und der Idee der großen Führer. Was ist das also für eine Idee von Heimat? Ja, das ist eine gute Frage, weil man es bei Spengler nicht genau sieht. Klar ist nur, Heimat muss ein Ort der Geborgenheit sein für das Kollektiv, aber diese Geborgenheit entsteht dadurch, dass es eben einen politischen Rahmen gibt, der ist nicht demokratisch. Wie der genau gestaltet ist, weiß man nicht. Dieser politische Raum muss irgendwie den Willen zur Macht im Sinne eines neuen Ursymbols zum Ausdruck bringen. Und der wird also dann natürlich exekutiert von Männern und Organen, die sind alle autoritär. Man weiß nicht genau, was und wie autoritär, ob neue Monarchien entstehen werden oder Präsidialdiktaturen, Tyranneien, was immer das ist. Es ist jedenfalls keine Demokratie. Demokratie steht immer für Dekadenz. Jetzt ist es ja interessant, dass der Ruf nach der Heimat heute auch wieder Konjunktur hat. Seit kurzem haben wir sogar ein Heimatministerium in Deutschland. Was meinen Sie denn dazu? Lässt sich diese sakralisierte Idee von Heimat, ja, also Heimat als Heiligland, Heimat als sinnstiftendes Programm, lässt sich diese Idee einhegen in das Prinzip der offenen Gesellschaft? Nein. Das ist eine klare Antwort. Warum nicht? Weil die Idee der offenen Gesellschaft ja darin besteht, dass wir uns nicht inhaltlich auf eine bestimmte Heimatideologie, würde ich einmal sagen, einigen. Wir können nicht sagen, wir sind Deutsche. Ich meine, zu sagen, wir sind Österreicher, klingt dann ohne dies ein bisschen komisch schon fast, weil wir so ein Mischmasch nicht sind aus Völkern, könnte man sagen. Aber die Heimat, das ist eine Art Vision, die ist in sich, wenn sie nicht bezogen ist auf eine liberal-demokratische Verfassung mit Menschenrechten und Grundrechten und Grundfreiheiten, die ist immer totalitär. Das ist immer eine totalitäre Idee. Ich darf Sie daran erinnern, dass Charles Maurras, einer der Begründer der konservativen Revolution, hat ihm unterschieden zwischen dem substanziellen Staat und dem rechtlichen Staat. Und der substanzielle Staat ist die Nation und die Nation verkörpert den Volkswillen und der Volkswille seinerseits ist aber nicht wirklich demokratisch, weil er wird bewahrt und exekutiert durch politische Organe, die der Demokratie fernstehen. Nun ist ja aber die Idee, glaube ich, bei so einer Art Vorschlag wie dem Heimatministerium, ja gerade diese Heimat als Sehnsuchtsort irgendwie abzulösen von diesen antidemokratischen Ideen, die da tradierterweise dranhängen. Könnte das nicht vielleicht doch ein sinnvoller Umgang sein mit diesem offensichtlichen Bedürfnis nach positiver Selbstidentifikation mit der Nation, die ja in Teilen der Bevölkerung durchaus zu Hause ist? Ja, aber wer ist die Nation? Ja. bitteschön, gehört zur Nation, gehören die Muslime auch zur Nation? Ich meine, das war ja eine dieser Aussagen, dass der Islam nicht zur deutschen Kultur gehört. Eine Aussage, die erst vor kurzem getätigt wurde von einem demokratischen Politiker. Das ist unglaublich, weil auch bei Ihnen, wie in Österreich, der Islam selbstverständlich Teil unserer Kultur ist. Also wie kommt man zu solchen Ausgrenzungen? Das muss man sich überlegen, wenn der Heimatbegriff dazu führt, dass solche Ausgrenzungen politisch respektabel werden, dann ist Feuer am Dach. Denn das führt zu einer inneren Spaltung des Volkes, die kann nur zu Unruhen führen. Und wir können nur hoffen, dass wir nicht bei bürgerkriegsähnlichen Zuständen landen, weil eben neorechte Bewegungen militant werden auf der einen Seite und die Gegenseite wird natürlich nicht stillhalten. Der nimmt man ja die Selbstachtung, der nimmt man die Identität, die sind alle, gehören alle nicht zu uns, nicht? Insofern ist dieser Heimatbegriff ein ganz scharf gemachter, militanter Begriff, der sich von dem stark unterscheidet, was ich als Heimatbegriff akzeptieren würde, nämlich einen Begriff, der sich orientiert natürlich einerseits an der Tradition, die wir haben und an den Traditionsgütern, die uns am Herzen liegen, sei es in der Kultur oder in der Wissenschaft, aber andererseits natürlich gebunden ist an die Verfassung. Also ich würde Jürgen Habermas, der mal gesprochen hat vom Verfassungspatriotismus als der richtigen Form, Patriot zu sein. Das würde ich meinen, sollte uns leiten, wenn wir den Heimatbegriff definieren. Ja, Herr Strasser, lassen Sie uns doch am Ende nochmal zurückkommen auf diese Frage nach dem Untergang des Abendlandes. Denn Oswald Spengler sah das Abendland, das haben wir jetzt schon durchdrungen, untergehen. Heute aktualisiert die neue rechte Bewegung dieses Szenario, auch das haben wir schon gesehen. Das sogenannte Institut für Staatspolitik zum Beispiel, eine zentrale neurechte Kaderschmiede in Deutschland, die zählt Spenglers Untergang tatsächlich zu den Schlüsselwerken der neuen Rechten. Sollte uns diese Renaissance des Untergangsszenarios, also sollte uns die tatsächlich besorgen? Also ich denke, dass unsere Kultur wehrhaft genug ist. Wir haben genügend Mittel, das beweist also die Geschichte seit 1945, um uns gegen radikale Kräfte zu wehren. Wir wehren uns gegen den radikalen Islam, auch wenn das eine Zeit lang gedauert hat, aber das ist jetzt sozusagen Common Sense und so müssen wir uns natürlich auch gegenüber der radikalen Rechten positionieren. Wir dürfen nicht Leute in der Politik stark werden lassen, die das demokratische System nützen, um da durchzumarschieren, an die Macht zu kommen und es dann zu zerstören. Diese Demokratien westlichen Zuschnitts sind in ihrer Art, sich zu reproduzieren, das Beste und auch das Stabilste, was wir haben. Ein klares Plädoyer also für die liberale Demokratie. Herzlichen Dank, Peter Strasser, für dieses Gespräch zum Untergang des Abendlandes. Und wenn Sie dieses Thema noch weiter vertiefen wollen, im österreichischen Verlag Braumüller, in diesem Verlag also, in dem vor 100 Jahren Spenglers Untergang erschien als Original, findet sich jetzt ganz neu Peter Strassers Buch Spenglers Visionen.